Meine Damen und Herren, das Hörspiel des heutigen Nachmittags ist von einem dänischen Autor geschrieben. Ole Henrik Kock befasst sich darin auf ungewöhnlich fantasievolle Weise mit einem Thema, das wir inzwischen nur noch als statistische Größe wahrnehmen, wenn wir nicht selbst zu den Betroffenen zählen. Das Thema Arbeitslosigkeit. Mit Sensibilität und Werf spürt der Autor seinen drei Figuren nach, einer Frau und zwei Männern, die er in eine erotische Dreieckskonstellation gestellt hat, aus der sich unversehens eine Reise ins Fantastische ergibt. Es spielen Angela Winkler, Simon Röhack, Wolfgang Schenk unter der Regie von Bernd Lau und viele andere. Es gelingt ihnen, ein scheinbar trockenes Thema mit seinen komischen und traurigen Aspekten lebendig werden zu lassen. Das Becken. Hörspiel von Ole Henrik Kock. Aus dem Dänischen von Margarete Jehn. Regie Bernd Lau. Manchmal wache ich auf mit so einem fahlen Licht hinter den Augenlidern. Und dann wieder, dann ist so viel Dunkelheit um einen herum, dass man kaum noch was erkennen kann hier. Das da, das ist eine Wand, nicht? Und die steigt langsam hoch und trifft auf die Decke. Das ist ja nichts Besonderes. Dann quer rüber über die Decke. Ist das einzig Helle in diesem dunklen Zimmer. Nicht so schnell jetzt. Und dann die andere Wand runter. Und dann der Fußboden. Der fließt unter mir zusammen. Starr und unerbittlich. Grinnt. Das hier, das ist ein Möbel, oder? Bett. Mal wieder, da kann ich aufwachen und es ist, als wäre überhaupt nichts passiert. Und das ist beinahe noch schlimmer. Ich kann ganz und gar gut drauf sein. Renn hier rum, hab gute Laune, falls sich das nicht rächt. Und dann die vielen Male, wo du aufwachst mit Angst im Nacken, richtig von Grauen erfüllt, als hättest du schlecht geträumt. Und dann erinnerst du dich. Gleichgültig, was da an Zufälligkeiten an dir vorüberzieht. Du kannst dich an alles erinnern. So klar und eindringlich, als würdest du daneben stehen. Nichts, wovon man Angst haben müsste in Wirklichkeit, oder? Der Sommer, der riecht wie immer nach Klee und mein Onkel läuft barfuß zwischen den anderen hin und her und verteilt Zigaretten aus dem Päckchen. Und in diesem Päckchen hat er die richtigen Zigaretten mit welchen aus Lakritz vertauscht. Er hat seine neue Verlobte mit dabei, die hat so schönes Haar und spricht so fein durch die Nase. Aber nur mit den anderen, nicht mit mir. Ich hock hinter einer Reihe Tomaten, schwarze Nachtschatten, den Geruch dick in den Nasenlöchern. Überall hinter den Hecken ragen Nachbarn hoch mit Köpfen und Schultern und spitzen Rechen. Und Vater kehrt allen den Rücken zu, und hämmert Nagel um Nagel in die Bretterwand mit kurzen, präzisen Schlägen. Und auf einmal hat einer von den Nachbarn ein Hundefell überm Rücken und drängt sich durch die Hecke dicht an den Tomaten vorbei. Noch nie habe ich so einen Blick bei meinem Vater gesehen. Er dreht sich rum und rammt das spitze Ende des Hammers durch den Hunderücken. Und ich merke, wie mir die Hosen auf einmal schwer werden zwischen den Beinen. schwarze Nachtschatten und Mutter klemmt mich wütend unter den Arm. Der säuerliche Geruch von Schweiß und sofort rein mit mir in den Verschlag. Und ich weiß genau, sie legt von außen den Haken um. Ich halte das nicht mehr aus. Wie soll ein Mensch das aushalten? Von allen Seiten rücken mir die Bretter zu Leibe. Mein Kopf aus Beton, das Gehirn geschrumpft zu einem kleinen glatten Stein. Ich vergehe. Ich löse mich auf. Lieber Gott, ich bin bald nicht mehr da. Ihr da draußen, helft mir. Redet mit mir. Lasst mich raus. Ihr Barbaren. Lasst mich dabei sein. Nur einmal noch. Lasst mich nicht hier drin. Lasst mich rauswachsen, bevor alles leer ist. Was ist denn? Wer ist da? Zum Morgen noch Augen. Die könnte ich glatt verschrotten. Die Finsternis hier ist ja total. Einzimmerwohnung mit Deckel und Gummifutteral. Hoffentlich ist nicht alles im Eimer. Wenn Sie jetzt nicht sagen, wer Sie sind, dann schrei ich. Könnten wir jetzt nicht mal aufhören mit dem Quatsch und Licht machen? Wegen der Einrichtung, meine ich. Lohnt sich sonst bald nicht mehr, ein Testament zu machen. Bleiben Sie bloß da, kommen Sie ja nicht näher. Sachte. Ich bin es doch nur. Ja, sorry. Hätte ich natürlich auch gleich sagen können. Ist das ich, Mensch? Das ist eine gute Frage. Ist beinahe zu gut. Aber immer mit der Ruhe. Ich habe damals gegenüber im Lager gearbeitet. Kannst dich doch noch an mich erinnern, oder? Der schicke Lange. Augen, Veilchen blau, helles Haar, brauner, maßgeschneiderter Kittel. Bist du der vom Ballett? Trotz meines jugendlichen Alters war ich schon überall dabei. Die haben immer Slinky zu mir gesagt. Aber warte mal, gleich hab ich's. Ist ein bisschen lange her. Mann, hast du mir einen Schreck eingejagt. Ist wohl der Kopf. Sowas habe ich öfter mal. Manchmal geht das ganz weg. Komm doch endlich rein, mein Gott. Ich bin im Schlafzimmer. Es ist leichter gesagt als getan, hätte ich beinahe gesagt. Ein Nachttier, hilflos, grausam, blind, hockt in der Höhle seiner Feinde. Wenn du am Esstisch lang gehst, hast du? Dann ist es die Tür, gleich dahinter. Kriechtiere, drohend aufgebläht. Mit Klau und Zahn von seltener Schärfe. William Ernest Hanley. Hier versteckst du dich also. Und was ist nur mit Licht machen? Nein, das kann man nicht. Das geht nicht mehr. Ist ausgegangen. Da steht ein Stuhl am Bett, da hinten. Da. Wie bist du nur eigentlich reingekommen? Endlich kommt unser eins mal zum Sitzen. Wer hätte diesem Sog widerstehen können? Du, die Hände, die lass lieber oberhalb der Decke. Ist besser so. Danke. Wie bist denn du reingekommen? Vom Stand der Dinge ausgehend. Ich brauchte nur nachzugeben. Die Tür war offen. Sperrangelweit sozusagen. Offen? Bist du sicher? Es gehört zu meiner Natur, sicher zu sein. Da waren übrigens noch ein paar andere Türen offen im Treppenhaus. Aber da standen Leute drin. Ein bisschen angeschimmelt im Gegenlicht. Neugierig wie Regenvögel. Oh, Regenvögel? Naja, also auf jeden Fall neugierig. Als hätte allein meine Erscheinung... Hör doch auf damit, Mensch! Bitte schön, bitte gleich. Ich habe mich bisher streng an die Wahrheit gehalten. Ansonsten, wie geht's, altes Mädchen? Hast du nicht gewusst, dass ich arbeitslos bin? Tja, was weiß man schon. Nimm doch die Hand weg, ich will nicht, dass du mich anfasst. Du weißt ja, zuerst wollte ich auf so einen Fortbildungskursus. Ich wollte ja immer gern weg aus dem Packraum... Irgendwas im Büro machen, was Richtiges. Keinen großen Posten, das nicht, ist ja klar. Auf jeden Fall keinen von den ganz Großen. Aber als Frau, ja, die Ablehnung dann, die hat mich noch weiter zurückgeworfen. Langsam bergab und den Mund voller Federn? Nee, weißt du, als Sexualobjekt. Die konnten einen ja nie in Ruhe lassen. Und dann sollst du die ganze Zeit auch noch gut aussehen dabei. Mit diesem Lohn meine ich. Und hast dir die Hände ruiniert mit Klebeband und mit Bindfaden von der härtesten Sorte. Da schraubt dir den Lack weg, du, wenn du nur einen Finger rührst. Nee, weißt du, die Firma, die musste sich einschränken. Ist dir ja klar, wen es dann trifft. Nicht wegen meiner Arbeit, im Gegenteil. In der Packerei, da bin ich immer eine von den schnellsten gewesen. Und das war ich bis zuletzt, ehrlich. Nur, ich war eine von denen, die geraucht haben. Hm. Kommt mir bekannt vor, alles, was du sagst. Kannst du mir glauben? Manchmal fühle ich mich auch so. Mehr und mehr in die Enge getrieben. Hm? Aber nur manchmal, weißt du? Ich habe meine Arbeit vorschriftsmäßig getan, wirklich, du. Von Anfang bis Ende. Erinnerst du dich vielleicht sogar noch dran, wenn es auch lange her ist? Praktisch war ich die Einzige, die mit dem Akkord fertig geworden ist. Aber als Frau, und wir waren ja lauter Frauen, irgendwann hatte ich dann das Gefühl, jetzt kommst du nicht mehr mit. Die stellen große Ansprüche heutzutage, nicht? Wie ich seinerzeit bei der Marine war. Ich war damals in der Handelsmarine. Da habe ich für eine kurze Zeit mal als Donkeymann gearbeitet. Und dann bei den Färöern. Ich kann mich genau erinnern. 10 Minuten am Kessel und ich war so weit, ich wollte an Land gehen und abmustern. Mann, das war ein Gefühl. Naja, wollen keinen davon machen. Du, ich sag dir, bis zum letzten Tag bin ich für meine Arbeit gelobt worden. Und hab dauernd Klapse auf dem Hintern gekriegt von Abteilungsleitern und Unterdirektoren. Und an meinem Geburtstag, da kamen die mit einer Statuette aus Kopenhagener Porzellan an. Kannst du dir ja vorstellen, wie beliebt ich dadurch geworden bin bei den anderen. Die wollten einfach alle nichts mehr zu tun haben mit mir. Wo steht die denn? Ich war die Einzige, die sowas jemals gekriegt hatte. Wahrscheinlich hat das was mit dem Dienstalter zu tun, weiter nichts. Ich habe mich dann mächtig ins Zeug gelegt, wurde Vertrauensfrau und habe die Verhältnisse so weit bessern können, dass es wirklich auszuhalten war. Und dabei bin ich immer schlimmer krank geworden. Am Ende war ich einfach gezwungen, nach Haus zu gehen und mich ins Bett zu legen. Ja, ein bisschen Grippe hat noch keinem geschadet. Genauso wenig wie frische Luft in vernünftigen Dosen. Aber Terpentin. Und dazu eine seltene und nicht gerade unkomplizierte Tropenkrankheit. Ich musste den ganzen Monat mit Malen aufhören. Man kann ja auch Invalidenrente beantragen. Manchmal habe ich Angst, das fällt mir alles nicht mehr ein. Irgendwann, ich verliere das aus dem Kopf. Ich habe das Gefühl, mein Kopf wird immer kleiner. Wenn es hier auch mit Sicherheit zu dunkel ist, wie in einem zugewachsenen oder sagen wir lieber in einem abgebundenen Darmsystem, wieso sehe ich denn deinen Mann hier nirgendwo? Also nicht, dass ich ihn vermisse, aber die Höflichkeit verlangt nun mal das ihre und ein kleiner Gruß. Ich habe ihn geliebt. Ich habe ihn wirklich geliebt. Weißt du überhaupt, was das heißt? Und ich wollte ihm ja eigentlich nur helfen. Aber er hat sich abgekapselt. Es gab Tage, da hat er nicht mal hochgeguckt von seinen Papieren. Von sich selbst eingenommen, das war er. Liebe, ja, Mahlzeit. Was hat der denn schon von Liebe gewusst? Der wusste überhaupt nicht, worum es ging. Was habe ich denn schon verlangt von ihm? Reicht es schon, mit einer Tasse Kaffee zu ihm reinzugehen? Da konnte er außer sich sein vor Wut. Ihn hat nur eine Sache interessiert, Formblätter ausfüllen. All diese super feinen Aufgaben lösen, den Kursus bestehen und eine bessere Stellung in der Firma kriegen. Das wollte er. Da sitzen und reden aufs Papier schreiben. Wenn ich ihn ein bisschen aufmuntern wollte und mit einer Tasse Kaffee reinging, dann konnte er total hysterisch werden. Ich weiß noch, einmal hat er mir einen derartigen Schreck eingejagt, mit seiner Art hochzugehen, dass ich ihm eine ganze Tasse Kaffee über seine Papiere geschüttet habe. Nee, Liebe, das war ein Wort, das kannte er überhaupt nicht. Hat dieser Mann überhaupt gewusst, worum es ging? Ich wollte dich eigentlich fragen, ob du mir ein bisschen Geld leihen kannst. Leiden. Manchmal glaube ich, das ist der Sinn des Lebens. Aber es kann nicht der Sinn sein von all dem. Man muss aber auch zusehen, dass man was lernt. Obwohl, kann natürlich besser sein, du bist erstmal ein bisschen gut zu dir selbst. Hallo? Jemand zu Hause? Boah, ich was kommt von draußen rein. Ist hier der Strom geblieben? Nicht ein Schalter funktioniert. Wahrscheinlich hat sie wieder die Nummer mit dem Hauptschalter abgezogen. Und siehe, es ward Licht. Wer zum Teufel hat das geschafft? Er muss den Hauptschalter gefunden haben. Du hast dir überhaupt nichts an. Ich hab mir gedacht, es wäre gemütlicher so. Hallo, jemand zu Hause? Warum war denn der Hauptschalter wieder abgestellt? Jetzt sieh was über, Mensch, beeil dich. Zu spät. Nicht mal meine Tragetasche würde diese Szene in einem milderen Glanz erscheinen lassen. Ich hab Blumen für dich. Die Rosen der Rose. Ach so, du hast schon Besuch. Lange nicht gesehen. Ja, du, ich komme auch nur zufällig vorbei hier. Und wie ich sehe, es brennt Licht. Ich meine, deine Tür war ja sowieso offen und weil ich außerdem Blumen mit hatte... Und Pomade im Haar, drei Teile nach Maß und spitze Schuhe. Tja, ich bitte um Entschuldigung dafür, dass ich hier so auf dem Stuhl rumsitze, nur mit Muskeln bepackt und das Haar in alle Windrichtungen. Aber die Krawatte da, die passt unmöglich zu dem Anzug. Ich glaube, was Einfacheres. Vielleicht Himmelblau? Weiß ich, aber meine Frau, die... Ich wollte natürlich nicht aufdringlich sein oder so. Aber die Tür war ja offen und ich konnte wirklich nicht wissen... Ihr kennt euch ja noch nicht. Der Herr in der Tür, das ist mein früherer Abteilungsleiter. Und der junge Mann auf dem Stuhl da, das ist mein Mann. Tachchen, habe die Ehre. Bin total überwältigt, ehrlich. Ja, eigentlich dachte ich... Er ist zurückgekommen. Aber das ist ja jetzt uninteressant für dich. Es macht dir doch nichts aus, eben ins Wohnzimmer zu gehen, bis ich mir was angezogen habe. Ich komme dann gleich. Natürlich nicht. Hängetitten. Immer noch dieselben alten Hängetitten. Hör mal, was den Platz des Haushaltsvorstands betrifft, mir scheint, mein Alter berechtigt mich wirklich nicht. Jetzt hältst du aber den Mund, Mensch. Nur ein einziges Mal. Siehst du nicht, wo ich reingeraten bin durch dich? Drohungen sind hier total überflüssig. Mir bleibt schon von allein die Spucke weg nach und nach. Mit anderen Worten, ich bin sowieso sprachlos. Ja, dann halt doch endlich den Mund. Und sieh zu, dass du ein paar Sachen anziehst. Ich gehe jetzt rein und beruhige ihn. Kannst du mal nach einer Vase für die Blumen gucken? Ja. Mal sehen, was ich tue. Wo habe ich denn jetzt meine Latschen hingetan? Ein Ehemann ohne Latschen? Jetzt mach doch, dass du was ankriegst. Tja. Also, er ist zurückgekommen. Ich liebe ihn. Ich liebe ihn wirklich. Er ist beim Ballett. Ah. Ich dachte, er wäre ein bisschen älter. Sieht ja aus wie ein großer Junge. Ach, du meinst jetzt den ersten? Dieser hier, das ist ja mein zweiter. In Wirklichkeit natürlich der erste und letzte. Übrigens ist er älter, als er aussieht. Ah ja. Wie geht es dir sonst? Wir haben uns ja eine Ewigkeit nicht gesehen. Beinahe ein Jahr muss das hier sein. Ah, du weißt das noch gar nicht? Ich bin jetzt bei einer neuen Firma. Im Büro. Im Augenblick mache ich bei so einem Kursus mit. Die bezahlen alles. Kann sein, ich werde sogar Beamtin irgendwann. Balletttänzer, du lieber Himmel. Ich habe noch nie einen Mann so geliebt wie ihn. Richtig komisch ist das. Er braucht nur weg zu sein und ich sehe seine Hausschuhe irgendwo stehen und dann ist mir schon, als wenn ich schwebe. Du hast mir doch mal gesagt, du würdest niemanden so lieben wie mich. Ach, das war was anderes. Kann nicht mehr lange dauern jetzt, bis ich Angestellte bin und später vielleicht Beamtin. Wer weiß. Ich sag dir, in der Firma, da gibt es tatsächlich Aufstiegsmöglichkeiten. Ich glaube, ich war noch nie so glücklich wie jetzt. Also... Wenn ich ehrlich sein soll, du... Das stinkt mir alles ein bisschen nach Verrat, das hier. An unserer Klasse, verstehst du? Erst heiratest du so ein Ballettjüngelchen und dann fängst du gleich an, Prüfungen zu machen, damit dein Bald ja zufrieden ist. Dann wirst du auch noch in den Beamtenstand und andere rumkommandieren. Und was mit dir? Du bist Abteilungsleiter. Hab ich einzig und allein mir zu verdanken. Im Hintergrund wie meinem... kriegt man wirklich nichts geschenkt. Mit so einem wie dem da drin war, da ist das was anderes. Aber wenn die Eltern Arbeiter sind, nee, da läuft das anders. Da musst du dich jahrelang quälen, bis du überhaupt das Realexamen schaffst. Jeden Tag nach der Schule raus und arbeiten. Von 14:45 bis 16:45. Hat mich beinahe 20 Jahre gekostet, so weit zu kommen. Glaub ja nicht, dass dich im Schlaf geschafft. So viel ich weiß, darf man im Ballett auch nicht schlafen. Komm, erzähl mir doch nichts. Hör doch auf, an mir rumzutatschen, ich will das nicht. Ab und zu wird er dir wohl noch eine langen. Sieht das aus, als wäre er ganz gut in Form. In solchen Kreisen ohrfeigt man sich nicht. Oga, die sind wohl zu fein dazu. Dann finden die eben andere Mittel, jemanden unterzukriegen. Kommst du gar nicht hinter, meine liebe Freundin. Du weißt einfach nicht, was für eine Art Terror die anwenden. In schlechte Gesellschaft reingeraten ist alles, was du bist. Viel zu weit weg von deinem Ausgangspunkt. Nee, du hättest bleiben sollen, wo du warst. Da hättest du ganz andere Werte herausgekriegt. Ja, aus Plastik. Und nächstes Jahr wäre Schluss gewesen. Lieber sowas. Nebenbei bemerkt, es passt überhaupt nicht zu dir, andere rumzukommandieren. Liegt gar nicht in deiner Natur. Ja, deshalb habe ich ja jetzt auch die Kurse belegt. Du gehörst zu den Unterdrückten. Merkt man sofort. Weißt du, ich liebe ihn. Ich liebe ihn wirklich. Dann hör auf damit. Liebe ist sowieso viel zu exklusiv. Nee, warum das Ganze nicht nehmen, wie es kommt? Warum nicht gleich den Nacken beugen? Du bist unterdrückt. Glaub mir, arbeitsmäßig und sexuell. Hältst du dir neuerdings eine Zeitung? Ich habe angefangen, Bücher zu lesen, wenn du es genau wissen willst. Viele Bücher, ganz unterschiedliche. Und weißt du, was du bist? Ein Verlierer bist du. Auf dich wartet nur Arbeitslosigkeit. Du bist nichts weiter als eine kleine, billige Reserve mit Aussichten auf schlechte Nerven, jährliche Nackenschläge und bestenfalls Invalidenrente. Aber nur eine kleine. Denk daran. Hör doch auf, an mir rumzufummeln. Wenn du das nochmal machst, rufe ich ihn. Was soll das? Immer nur er. Mit mir wirst du besser bedient. Mit dir, Frau und Kinder und jedes halbe Jahr ein Blitzbesuch. Lieber so, ja. Das beweist wenigstens, dass ich ehrlich bin. Boah. Der Kerl da drin ist doch nur drauf aus, dich unterzukriegen. Und wenn er das geschafft hat, haut er ab. Auf Nimmerwiedersehen. Ich weiß, ich kenne die Bagage. Diese Abteilungsleiter und all die anderen. Diese ganze Bande. Alles halten die für selbstverständlich. Alles kriegen die geschenkt, ohne einen Finger zu rühren. Und wer bezahlt das? Das ist eine Arbeitslosenversicherung, denke ich. Arbeitslosenversicherung, was? Na ja. So ein Schwarotzer. So ein Parasit. Arbeitslosenversicherung. Leck mich doch! Man übt sich in den Feinheiten der gehobenen Sprache, wie ich höre. Wenn Sie tatsächlich schon damit fertig sein sollten, Ihre Blößen zu bedecken, wäre es dann nicht möglich, einen einfachen Pas de deux vom sterbenden Schwanz zu sehen zu kriegen? Stellen Sie sich wirklich zur Verfügung, mon vieux Pedal, oder bringen Sie die französischen Zahlwörter nur ein bisschen durcheinander? Soll das eine Anspielung auf meine Schulbildung sein? Sollte er das gemeint haben, weigere ich mich länger, in diesem Zimmer zu bleiben? In Anbetracht der hier bereits herrschenden Überfüllung wäre das selbstverständlich ein schmerzlicher Verlust. Sag mal, hört mal, wollen wir nicht aufhören damit, wo ich ein einziges Mal Besuch gekriegt habe jetzt? Ihr wisst ja gar nicht, wie das ist, hier rumzusitzen, Tag ein, Tag aus. Bloß da sitzen und die Tapeten anstarren. Du wirst richtig blöd im Kopf davon. Und dann ist es so eng hier und so klamm. Und die Nachbarn... Du hältst jetzt mal den Mund, Frau, und erzählst ihm, was ich geerbt habe. Ein gebrauchtes Herrenfahrrad. Wahrscheinlich geklaut. Und ja, ach ja, die kleine verrottete Gartenpforte nicht zu vergessen, die nur nach einer Seite aufging. Jetzt passen Sie mal auf. Sie, wenn Sie meine Vorgeschichte hätten... Tut mir leid, ich bin nie arm genug gewesen für eine Vorgeschichte. Mit Eltern, die sich von morgens bis abends abackern mussten, ohne auch nur so viel wie einen Pfennig dafür zu kriegen. Arme Leute, die die Sohlen mit Bindfäden und Draht an den Holzschuhen festmachen mussten. Leute, die sich nichts leisten konnten. Nicht das Mindeste gönnen. Und Jahr aus, Jahr ein in denselben Lumpen rumliefen. Leute, die starben, bevor sie 40 wurden. Krummgezogen von Schwerarbeit und Unterernährung. Leichte Opfer für alle möglichen Krankheiten. Und die haben eure Welt geschaffen. Euer bequemes Dasein. Die haben dafür gesorgt, dass einer wie der da auf ein paar Brettern rumhüpfen kann und mit 35 schon auf Rente gehen. Dass ihr euch nicht schämt. Solche wie ihr, die sich verbeugen sollten vor dem Salz der Erde, dem arbeitenden Volk. Stimmt schon, was er sagt. Ist schon was dran. Du hast wirklich keine Ahnung, wie mies es einem gehen kann. Mit meinem Kopf zum Beispiel. Hört doch mal die Luft an, Frau. Beim Ballett war ich eigentlich nur eine ziemlich kurze Zeit. Umso schlimmer. Arbeiten gehen ist für mich schon immer furchtbar gewesen. Das Schlimmste überhaupt. Aber jetzt, wo ich arbeitslos bin... Ich habe nie auf die kleinen Leute herabgesehen. Sind durch und durch prächtige Menschen. Wenn auch vielleicht ein bisschen kurzbeinig. Ich bin nach wie vor stolz auf meine Herkunft. Ich bin Prolet, da komme ich her. Wäre ich da auch geblieben, ohne Anzug und Ballischuhe. Und beim ersten vorweihnachtlichen Schnupfen solidarisch tot umgefallen. Nee, die Alten, die hatten mehr drauf. Damals, da waren die Zeiten doch anders. Damals, da haben die zusammengehalten. Und man musste nicht Angst haben vor jedem. Schon wenn die einen berühren, man könnte schreien, obwohl man sich ja sonst nach Berührung sehnt. Warum hältst du nicht den Mund? Merkst du nicht, dass der uns verarscht? Wäre es nach ihm gegangen, dann wären wir noch nicht einen Schritt weiter gekommen. Rat mal, wer Vorteil davon gehabt hätte. Wenn du nicht schlichtweg von Geburt an bis zum Hals im Fressdruck steckst, kannst du in allen möglichen Sachen einen Vorteil sehen. Redet ihr jetzt von meiner Mutter? Man träumt ja die ganze Zeit davon. Wenn man nur besser abwarten könnte. Und dem da bewilligen die noch eine Ausbildung, mit der er offenbar noch nicht mal was anfangen kann. Wovon lebt er denn? Liegt er dauernd nur der Öffentlichkeit zur Last? Kann mir doch keiner erzählen. Feinmechanik. Bisschen Schornsteinfegerei, bisschen Schneeschippen, bisschen dies und bisschen das. Ansonsten handelt es sich aber meistens um Kauf und Verkauf. Hier ist meine Karte. Kleines Format im Augenblick noch. Mit den Jahren werde ich wohl in irgendeiner Seitenstraße eine kleine Boutique aufmachen und mich in eine Traumwelt zurückziehen. Unbrauchbarer Krimskrams. Ideen, auf die andere vor Jahrzehnten schon gekommen sind. Und jetzt warten sie nur darauf, die wieder aufgeschwatzt zu kriegen. Ihr wisst ja, so schmutzige Postkarten, abgestoßene Waschtische und Nachttöpfe, alte Wochenmagazine, Vorder- und Hinterräder von Fahrrädern, verbeult mit rot bemalten Reifen, lassen sich gut in der Hausbar aufhängen. Halbe Florette, Harmonikas, denen die Puste ausgegangen ist, Geigen ohne Saiten, mit ein paar Bindfäden. Einrädrige Rollerskates, gesprungene Milchflaschen, verfallene Banknoten, mit denen vorher Hundekörbe ausgepolstert waren, wisst ihr? Ramponierte Andenkenbecher und so weiter und so weiter. Alles erworben für einen Apfel und ein Ei und jetzt Wohlfall für die Meistbietende. Fremde Erinnerungen. Wiederverkauft an die Leute, denen sie gehören. Hört sich unbestreitbar interessant an. Und da wäre wirklich Geld drin? Ich rechne damit, dass meine Kinder das mal übernehmen. Und ihre? Was übernehmen die? Die sollen doch auf die Uni und studieren. Na und? Hab ich jemals so eine Chance gehabt? Ohne Studium bist du gar nichts heutzutage. Guck an. Und was sollen die werden? Ingenieur? Arzt? Anwalt? Arzt. Alle beide sollen Arzt werden. Kannst du dich da nicht mal raushalten für eine Weile? Was in aller Welt wäre dagegen einzuwenden? Ist doch ein guter Beruf. Und dazu hilft man noch anderen Menschen. Muss doch jeder zugeben. Und gleichzeitig verdient man ganz schön. Und den halben Tag in einem von diesen gottverlassenen Wartezimmern rumzuhängen, das erspart man sich auch. Wer das nicht kennt, der hat ja keine Ahnung, wie demütigend das ist. Sitzt da rum mit deiner Nummer, nur weil du arm bist und in der falschen Krankenkasse. Und durch einen anderen Eingang werden die Reichen reingelassen, sofort. Und dann kriegt man Lust, für ein bisschen mehr Gerechtigkeit an den Eingängen zu sorgen. Als Kind habe ich immer davon geträumt, im weißen Kittel in den Warteraum zu kommen. Das Stethoskop guckt so ein Stück aus der Tasche. Ich bin viel zu beschäftigt, die Patienten überhaupt zu bemerken. Das macht die Sprechstundenhilfe. Die Leute haben verdammten Respekt vor Ärzten. Die können in großen Autos rumfahren und andere warten lassen, bis sie krepieren. Nee, so einen Job gibt's nur einmal auf der Welt. Wenn meine Kinder fertig sind, dann werden mal die anderen an der Reihe sein. Und keiner aus unserer Familie wird sein letztes bisschen Lebenszeit auf einem unbequemen Stuhl verbringen. Zusammen mit hustenden Menschen und mit Zeitschriften, die wir zu Hause schon vor Monaten gelesen haben. Die Leute, die werden Rücksicht auf uns nehmen. Respekt werden die kriegen. Aber was das ist, Respekt, das scheint hier jedenfalls keiner zu wissen. Ich war mal Assistent bei einem Leichenbestatter. Wenn die Leichen zu lang für den Sarg waren, dann haben wir die Füße mit einer Metallsäge abgesägt und schön ordentlich daneben gestellt. Haben wir allerdings nie jemandem erzählt. Aber damit hätten wir uns auch Respekt verschaffen können, nehme ich an. Den meisten Leuten macht sowas eine ganze Menge aus. Was mich betrifft, ich rechne nicht damit, dass ich so schnell den Löffel weglege. Sie werden sehen. Für Geld und gute Worte kommen Sie schon noch so weit, Ihre letzten Tage bei meinen Kindern im Wartezimmer zu verbringen. Wenn Sie sich da mal nicht täuschen, guter Mann. Ich habe noch nie mit Krankheiten meine Zeit vergeudet und ich beabsichtige wahrhaftig nicht, das überhaupt jemals zu tun. Nicht, dass ich mehr scheinen als sein möchte, aber es gibt eben Menschen, denen sowas nicht liegt. Du weißt ja nicht, wovon du redest. Gerade wenn man denkt, es geht einem gut, dann kann es übereinkommen. Arbeiten. Du lieber Himmel, hat denn das einen Sinn gehabt? Nee, und zwar noch nie. Aber jetzt sitzt du da in deinen eigenen vier Wänden. Ganz und gar eingesperrt. Und alles wird nur immer schlimmer für dich. Und man kann nicht mal sagen, ob man das alles nicht nur träumt, mit dem Kopf neben sich im Bett. Hier passiert jedenfalls überhaupt nichts. Und du wirst so kaputt von der ganzen Warterei darauf, mal angefasst und gedreht und gewendet zu werden, dass du überhaupt nicht mehr weißt, was nun wirklich ist und was nicht. Wenn man die im Griff hätte, die Wirklichkeit, dann würde ja der Druck ein klein bisschen aufgehoben. Sag mal, diese Art Unterhaltung, da ist man wirklich nicht besonders scharf drauf. Weder hier und jetzt, noch im Schatten des Sp- kalten Herbstes, wenn die verdorrenden Kinder der Erde die Seele mit Wehmut erfüllen, während hoch oben die Sterne glitzern. Oder wo immer das war. Warum gehst du denn nicht lieber und machst uns eine Tasse Kaffee? Da gibt er zum ersten Mal was Vernünftiges von sich. Sei lieb und tu, was der Onkel sagt. Oh, ihr seid blöd, Männer, verdammte. Idioten seid ihr. Die kann sich ausdrücken, wie sie will, solange sie tut, was ich will. Mich hat sowas, weiß Gott, schon immer irritiert. Man hört heutzutage viel zu viel davon. Kaum hat man das Radio oder den Fernseher an, schon sitzen die da und erzählen was von Piss und Scheiß und was weiß ich. Die Leute sollen sich immer so ausdrücken, wie es ihnen am natürlichsten erscheint. Wieso sollen die das? Natürlich sollten die buchstabieren können, was sie sagen. Einen Arsch vor müssten die kriegen. Dann blieb einem erspart, ewig dieses Gequatsche anzuhören. Gewalt ist doch langweilig. Und das sagt einer, der selber aussieht, als könnte einem ganz schön welche verpassen. Mit diesem Bizeps. Aber den kriegt man wohl, wenn man dauernd all die schweren Mädchen rumschleppen muss. Ne? Nee. Ich hatte mal einen Job als Ringkämpfer. Bin einen Sommer durch die schwedischen Volksparks getingelt. Hatte keine Lust mehr, in der Erzgrube zu arbeiten. Da hat man es ja tatsächlich mit jemandem zu tun, der sich umgeguckt hat. Na, unser einer muss ja Jahr ein auf demselben Platz arbeiten fürs tägliche Brot. Aber wer das nicht kennt, der kann sich das wohl überhaupt nicht vorstellen. Weg da, Jungs. Hier kommt Mama mit dem Waschbecken. Nee, Finger weg. Ich will nicht so gern, dass Wasser auf den Fußboden kommt. Das läuft nämlich gleich durch zum Leuten unten. Soll das Kaffee vorstellen? Das kommt mir ein bisschen dünn vor. Was denn für ein Kaffee? Auf den Tisch damit. So. So, in der Mitte, dass wir das Becken zwischen uns haben. Du wolltest doch Kaffee machen. Was? Ich wollte Kaffee machen? Habe ich nicht im Traum dran gedacht. Auch Blödheit hat ihre Grenzen. Um wen dreht sich denn hier eigentlich? Hör mal. Bino? Mach mal einen komischen Vogel. Ziemlich altes Ding, wa? Mit all den Beulen. Es sind ja ein paar unheimliche Dinger drin in der Emaille. Viel kannst du dafür nicht verlangen. Das Wertvollste an der ganzen Sache ist das Wasser. Einen komischen Vogel, Bino. Nee, einen aus den Tropen, meine ich. Einen seltenen Vogel aus den Tropen. Ja, das geht. Du kannst zwischendurch immer mal Vogel sein, dann kommt ein bisschen Stimmung in die Sache. Los, Jungs, raus in die Welt und was erleben. Hört ihr, wo wir jetzt sind? Woher denn zum Teufel? Im Wasserkopf eines kranken Moralisten. Auf dem Orinoco River. Wir sind an Bord eines alten Motorbootes, weit, weit weg von allem, und fahren den Orinoco runter. Mit uns an Bord dieses verrotteten Kahns, der durch das grüne Wasser des Orinoco stampft, so von Schlamm und von Weichtieren zerfressen, dass er beinahe einem langen, morschen Blutegel gleicht, befinden sich vor allem die Leiter und Initiatoren der Expedition. Die Völkerkundlerin Maria Dolores Lopez, eine schöne und erfahrene Frau mit birnenförmigen Brüsten hinter den Taschen ihres Leinenhemdes und bezwingend blauen Augen unter dem breitkrempigen Hut. Rechts neben ihr sitzt das jüngste Besatzungsmitglied, ein Halbblut-Indianer, der Mestize Juan. Von Zeit zu Zeit versucht er auf ziemlich primitive Weise, die Tiere des Regenwaldes nachzuahmen. Sonst kann er sich nur in gebrochenem Spanisch verständlich machen. Basta, hombre. La cosa no se para tanto. Er ist so schön, wie nur ein Mestize es sein kann. Dieser Juan, ein Halbgott von Halbblut, groß und geschmeidig, mit Armen so stark und biegsam wie schlanke Chonta-Stämme. Die Muskeln spielen wie wohlgenährte Schlangen unter der glänzenden Haut des Oberkörpers. Wie alle Eingeborenen dieser Gegend ist er mutig, flink und entschlossen, aber gleichzeitig so primitiv wie ein Kind, ein paar Holzperlen, eine Spiegelscherbe. Ein alter Kamm und er ist bereit, sich ohne Zögern dem furchterregendsten aller Alligatoren in den Rachen zu werfen. Che disparate! Essa enfermedad siempre va acompañada de diarrea con sangre. Sein absolutes Gegenteil ist das dritte und letzte Mitglied der Expedition, der Flussschiffer Tonvater. Ist er nun Holländer? Ist er Deutscher? Seine Herkunft und Nationalität haben sich mit den Jahren immer mehr im Nebel verloren. Und seine Konversation beschränkt sich auf ein paar ausdruckslose Wörter und wenige Laute. Verdammt. Aber es heißt, dass er in der Stunde der Gefahr seine Sprache wiederfindet. Die vielen harten Jahre des Flusslebens haben den vorderen Teil seines Kopfes aus der Fassung gebracht. Wie kleine schwarze Stecknadeln sitzen Moskitostiche in den Spiritusbeulen seiner Gesichtshaut. Sein Körper ist lang, schlottrig, ausgemergelt. Die gelbliche Gesichtshaut straff über die vorstehenden Backenknochen gespannt. Wie ein blutgefüllter Hautsack hängt die Leber über den Gürtel. Verdammt, Krötz. Nachts liegt der Bugspriet wie ein Haufen toter Knochen. Rotäugig, ständig auf der Jagd nach Igeln und Klopfkäfern. Dann und wann hört man ein feuchtes Schmatzen, wenn seine viereckigen Fingergelenke einen Blutegel zerdrücken. Oder einen Knall, wenn er einen Klopfkäfer erwischt hat. Verdammt! Nicht aus sentimentalen Gründen hat Maria Dolores Lopez diesen Mann angeheuert. Sie weiß, welche Gefahren der Expedition von allen Seiten drohen. Aus Dutzenden gerissener, rücksichtsloser, versoffener Flussschiffer hat sie gerade Tonvater ausgesucht. Und das allein wegen seines Rufes, noch gerissener und rücksichtsloser als alle anderen versoffenen Flussschiffer zu sein. Wenn es darum geht, die gefürchtetsten Ureinwohner dieses Dschungelkontinents, dieser dunkelgrünen Hölle zu knechten. Die barbarischen Kopfjäger. Signora, permitanos aiutarla a fregar las tazas y los platos. Seh du lieber zu, dass du deine Maschinenpistole gereinigt hast, ehe es zu spät ist. Signora, se lo rogamos encareticamente. Lejemos casuaru tanta molesta y no vamos a ir así, sin más ni más. Hörst du nicht, was ich sage, du Halbaffe? Entweder du bringst jetzt die Maschinenpistole in Ordnung, oder du gehst wegen Meuterei über Bord. Turnfata, toma esa bandeja, para resto que la vajilla. Io para los tenedores, cuchillos y curachas. Ich bestimme hier. Du tust, was ich dir sage und hältst deinen Mund. Oder du bist auf der Stelle entlassen. Nein, mit dem Fluss ist nicht zu spaßen. Alligatoren, Anacondas. Kleinen Fische, keiner von ihnen länger als 10 cm oder 20. Gib dem Orinoco die Hand. Sekundenschnell haben die Piranhas dir das Fleisch von den Knochen geschält, von den Fingernägeln bis hinauf an die Oberfläche des Wassers. Fall hinein und der Carnero, der kleine Wels, nistet sich ein in allem, was offen ist an deinem Körper. Mastdarm, Harnleiter, Vagina. Überall wird zartes Fleisch von stacheligen Kiemen aufgerissen. Und über dem Fluss erhebt sich der Regenwald. Dunkles, dunstiges Grün, gesättigt von schwerem Wasser. Ein plötzliches Flattern, leuchtend hellblau. Schimmer von Chrom und Orange. Sicheln von Ocker. Spritze aus Karmesin. Das sind die Aras. Und hinter all dem, unsichtbar, lauern sie, die Kopfjäger. Rot bemalt am ganzen Körper, mit Ackerfrausamen. Streifen von Gehyperbeeren über die Brust gezogen. In den Händen halten sie ihre 3 Meter langen Blasrohre. In Beuteln aus dem Fell der Spinnenäffchen tragen sie ihre Pfeile. Und die Pfeile sind mit dem betäubenden Gift Curare getränkt. Und du liegst da, bereit, den Dolchstoß ins Herz zu kriegen. Ein Schnitt vom Hals zum Scheitel und sie fangen an, die Haut vom Schädel zu ziehen, bis sie ihnen in den Händen hängt. Das Innere nach außen gekehrt. Die Augenlöcher werden zugenäht, die Kopfhaut mit einer geschickten Bewegung umgewendet und durch die Lippen werden drei kurze, spitze Chomta-Pflöcke gesteckt. Sie tauchen die Haut in ein Gefäß mit Wasser, das mit dem Saft einer Schlingpflanze vermischt ist, der verhindern soll, dass das Haar ausfällt. Der Kopf kocht ein paar Stunden, bis er ein Drittel seiner vorherigen Größe erreicht hat. Sie nehmen ihn heraus, vernähen die Schnitte mit Pflanzenfasern, stochern im Feuer und suchen einen Stein aus, der in die Halsöffnung passt. Lassen den hineinplumpsen und schwenken den Kopf herum. Und im zischenden Dampf wird das Fleisch weggesengt. Sie nehmen einen kleinen glatten Stein und formen das Gesicht damit. Und von Zeit zu Zeit nehmen sie einen zunehmend schwächer glühenden Stein von der Feuerstelle und lassen ihn in die Halsöffnung gleiten und schwenken den Kopf herum, während er versenkt und mehr schrumpft. Hin und wieder zupfe ein paar Haare aus den Augenbrauen und Wimpern. Achte aber darauf, dass passend zur Größe des Kopfes immer noch genügend vorhanden sind. Zuletzt fülle heißen Sand von der Feuerstelle in den Kopf und wirble den herum, bis der Sand abgekühlt und das Fleisch aus dem letzten Winkel des Schädels weggesenkt ist. Wenn das getan ist, binde die Halsöffnung mit einer Faser zusammen, stich Löcher oben in den Kopf und schlage zwei Holzpflöcke mit je einer daran befestigten Schlinge hinein. Jetzt ist der Kopf fertig, auf die Spitze eines Speeres gesteckt zu werden, der schräg in der Erde und mitten im wallenden Rauch der Feuerstelle steckt. Verdammt! Kreuzbrüllenweber. So von ihren Gedanken an all die Grausamkeiten gequält, die der Expedition drohen, sitzt Maria Dolores Lopez im Achtersteven des Bootes. Schlank, unnahbar und von der mystischen, überirdischen Schönheit einer Orchidee. Als der Regenwald plötzlich von monotonen Schreien widerhallt, der Mestize Juan ein paar Schritte nach vorn taumelt, sich an die Brust greift, die Knie sinkt und dadurch mit Mühe und Not vermeiden kann, über Bord zu gehen. Tonfabber! Sie greifen an! In gewaltigen Wellen strömen die Kopfjäger von beiden Seiten des Flusses auf die Ufer zu. Rot bemalt, betrunken von gegorenem Maniokbier, bewaffnet mit langen Blasrohren und gewaltigen Speeren. Blitz Donner wird der Krotz Pappenheim. Juan liegt auf dem Deck ausgestreckt, leblos, von einem vergifteten Pfeil gefällt. Wenn er nicht innerhalb kurzer Zeit das einzig wirksame Gegenmittel bekommt, Salz, wird er bald die Schwelle des Todes überschreiten. Maria Dolores Lopez blickt hastig umher und entdeckt zu ihrem Schreck, dass der Sack mit dem lebensspendenden Salz von den Speeren der Kopfjäger durchbohrt worden ist. Und sein Inhalt rasend schnell im grünen Wasser des Orinoco verschwindet. Tonvater! Die Sandbank da mitten im Fluss! Setz das Boot auf! Wir müssen sie zurückschlagen! Mit einzigartiger Behendigkeit dreht Tonvater das Boot gegen den Strom und rammt den Steven weit in die Sandbank hinein. Maria Dolores Lopez greift zwischen Juans leblose Beine und reicht die Maschinenpistole zu Tonvater hinüber. Das Magazin! Die Affen kriegen, was sie verdienen! Noch einmal ist ein Wunder geschehen. Hier, in der Stunde der Gefahr, hat der brutale, einsilbige Flussschiffer wieder einmal seinen Widerwillen gegen die Zivilisation und ihre Folgen überwunden und sich der menschlichen Sprache bedient. Maria Dolores Lopez kann ihrem Schöpfer dafür danken, dass sie ihn an Bord hat. Aber was tun mit Juan? Sein Leben verrinnt wie Sand zwischen den Fingern, von Sekunde zu Sekunde. Der Sack ist leer, alles Salz weg. Der letzte noch vorhandene Rest ist nur noch in Maria Dolores Lopez eigenem Körper zu finden. Sie weiß es, und sie weiß es besser als sonst jemand. wild vor Raserei und Maniokbier fangen die Eingeborenen an, in den Fluss hinauszuwarten, ihre todbringenden Blasrohre und mörderischen Speere über den Kopf schwenkend. Besinnungslos vor Blutdurst nähern sie sich nun dem mitten im Fluss festsitzenden Boot. So, ihr Schwanzträger, jetzt kriegt ihr euer Fett! Top, Papa! Pass auf, ans Steuerbord! Halt den Schach! Halt unter Feuer! Bringt sie von mir auf! Guck an, hier spritzt ihr lausiges Blut! Klopfkäfer, Blutegel! Das Fleisch und Knochen nur so in der Luft rumflitzen. Der ganze Dschungel wird gleich ein Toben und Brüllen und Pfeifen sein von der Musik eurer Röhrenknochen. Euer bläuliches Gedärm verdunkelt den Himmel und der Sonnenuntergang kommt vom Stillstand, weil die Sonne darauf wartet, sich euer Blut einzuverleiben. Nimm die Magazintasche! Turmvater, knall sie ab! Ich will versuchen, den armen Juan wieder lebendig zu machen. Und während Turnvater sich nach rechts und links wirft und auf die anstürmenden Wilden schießt, beugt Maria Dolores Lopez sich über den Mestizen Juan, der leblos und mit geschlossenen Augen auf dem Deck liegt. Alles Blut ist aus seinem vorher so gebräunten Gesicht gewichen. Keine Atemzüge sind mehr zu hören. Geschenksendung, ihr Höllhunde! Juan, mein lieber Juan. Mein lieber, lieber Juan, stirb mir nicht einfach. Fühl doch meine salzigen Tränentropfen auf deine Augenlider. Feuchte Spuren ziehen sie über deine Wangenknochen. Das Salz meines Mundes sucht deine toten Lippen. Dein Kinn leck ich. Deine Wangen, deine Stirn. Dein totes Gesicht wird nass von Salz. Juan, lieber, spürst du meinen Mund in deinen Achselhöhlen? Spürst du meine Tränen? Juan. Aufsprüngen, Wahnsinn und Weiß der Augen stürmen die rotbemalten Wilden von beiden Seiten. Zum vierten Mal wechselt Turnvater das Magazin. Er schießt nach rechts und links, hat nicht eine Sekunde Ruhe. Seine Kugeln treffen, reißen ihnen Brust und Bauch auf, werfen sie rücklings ins Wasser. Aber immer noch kommen neue. Immer noch rennen sie in Wellen wild auf das Boot zu. Turnvater, pass auf! Da will einer über die Reling! Und Turnvater fährt blitzschnell herum und schickt ihm eine Salve, die ihm den Schädel wegschnitt. Der Körper fällt ins Wasser zurück. Die Zunge als grässliche rote Brücke über den klaffenden Hals. Ich hab ihn erwischt, Mann! Lass dran, Turnvater, mach weiter! Lass kein Spiel weg! Die machen alle einzeln kaputt! Mund und Augen werden trocken, Liebster. Ich mach das Hemd auf. Das Hemd mache ich auf und reibe meine salzige Brust an deiner. Fühlst du die festen Salzsäulen der Brüste? Zwischen unseren Herzen den sämigen Schweiß? Er spendet Leben, Juan. Leben. Noch kann ich dich küssen. Meine Zunge ist so salzig in deinem Narbe, so salzig in den Haaren, so salzig. Deine Kraft gegen meine nassen Lippen. Meine Tränen, Liebster. Die hauen ab, die Teufel, die hauen ab! Es kann eine Falle sein! Halt die Maschinenpistole bereit, Turnvater! Die können zurückkommen! Die haben genug, das wissen die auch. Die kommen nicht wieder, Ma'am. Und ich sag, pass auf! Verlier sie nicht aus den Augen! Die sind ein für alle Mal geschlagen, Ma'am. Der Kampf ist vorbei! Dann kotz nicht so weit vor! Nimm Deckung hinter der Reling und halt die Maschinenpistole bereit! Behalt sie im Auge! Juan... Lebloser Liebster, durchnässt von Tränen und salzigen Küssen, schönster Puppenmann meines Lebens. Ich hab mich jetzt ausgezogen. Fühlst du mein salziges Fleisch an deinem Bauch? Meine Küsse auf deinen toten Lippen? Verdammt! Du drehst dich um und tust deine Pflicht, Turnvater. Wenn da keine Wilden mehr sind, auf die du schießen kannst, versorg deine Wunden. Oh. Ja, du blutest doch, Mann. Merkst du das gar nicht? Das ganze Blut... Diese Schweinerei an Deck, wie sieht denn das aus? Leg einen Druckverband an. Rutsch. Ja, und hör auf zu stöhnen. Kampf ist Kampf und Blut ist Blut. Dreh dich um und kümmere dich um deine eigenen Sachen. Ein salziger Schuss an deiner Bauchhaut. Juan, liebster, lebloser Juan. Das Leben spendende Salz meines Schoßes. Kreisen, kreisen, vor und zurück. Mein Salz an deiner Brust, deinen toten Lippen, oh Juan. Oh, das Salz meines Schoßes an deinen Lippen, in deinem Mund, in deiner Kehle, rund und rund und rund und vor und zurück und hin und her. Oh, Juan, in deinen Adern ist mein Salz kreisen. Pause. Jetzt muss ich erst mal bumsen. Rühr mich nicht an. Was soll das Theater, verdammt nochmal? Du sollst mich nicht anfassen. Finger weg. Ich schreie, wenn du das versuchst. Was spielst du eigentlich für ein Spiel? Hör mal. Du kannst dir doch nicht alles erlauben. Red Spanisch, du Hund. Und halt deine Pfoten weg von mir. Sonst gehst du über Bord. Leck mich. Tonvater, schlag ihn zusammen. Na, ich weiß nicht. Molterei, was? Die wird niedergeschlagen mit eiserner Faust. So. Hier! Und da! Was zum Teufel? Hauen für das Miststück? Das gibt's doch wohl nicht! Damit kommst du bei mir nicht durch, du Arsch! Ja. Er will mich über Bord werfen! Ja. Glaubst du wirklich, du kannst sowas mit mir machen, du kleines beschissenes Weibstück, du? Ein Benehmen ist das. Ich ertränk sie, ehrlich, ich ersäuf die. Mich verhauen. Weiß dieses Miststück wirklich nicht, wo es steht? Gib ihr, was sie verdient, die taucht sowieso nicht. Meinst du nicht, du solltest sie mal eben auftauchen lassen? Ist viel Wasser drin im Waschbecken da. Nur, dass sie mal... Mann! Und wieder runter. Runter, sag ich. Langsam fängt die Sache an, Spaß zu machen. Rauf! Runter! Rauf! Runter! Ja, du Miststück. Man verhaut eben seinen Chef nicht. Man verhaut unter gar keinen Umständen seinen Boss. Sonst setzt es was. Hast du verstanden, Liebling? Fängst du an zu begreifen? Weißt du, ob es heute Abend irgendwo einen guten Film gibt? Nee, ich komme so selten raus. Na, auch cool. Ich glaube, jetzt hat die bald genug, eh? Muss sehen, dass ich meine Hosen ankriege. Guck dir das mal an, das Hemd bist so toll hier aufgerissen und hier die Knöpfe ab. Willst du sie mal eben ein bisschen halten? Meinst du nicht, es reicht jetzt? Oh, kann sein. Dann wollen wir sie mal wieder an die Oberfläche kommen lassen. Ja. Wo hat die jetzt meine Unaussprechlichen gelassen? Missgeburt, ja. Lausige, als willst du entscheiden, wie kommt man zu sich selbst? Das ist ja schon richtig krankhaft bei dir, Mann. Aber jetzt sollst du verdammt noch mal deinen Teil kriegen. Jetzt kriegst du dein Fett. Was ist das für eine Sprache? Und dazu noch im Mund eine Dame. Ah! Ah! Na, hör mal, mein bestes Hemd, das ist indische Rohseide. Da brauchst du beim Waschen nur eine falsche Temperatur. Ah! Ah! Lass das zum Teufel. Hör auf. Hörst du wohl auf? Waldverbrecher, du Schuss! Mach das hier raus vom Glas. Hör auf, lass mich doch wenigstens die Hosen anziehen. Ich kann hier doch nicht in Unterhosen. Ich mach mich ja lächerlich. Raus, hab ich gedacht. Raus! Au! Los, lass uns sehen, dass wir hier rauskommen. Du konntest doch nicht schneller mit der Hose in den Knie gehen. Frauenschänder! Au! Gewaltverbrecher! Lasst mir oder ihr! Hilf mir doch, Mensch! Scheiße, ihr! Hilfe! Hilfe! Sie schlägt nicht zusammen. Da kennt sie nichts. Ich hab so ein Pankrone Schwerklinge! Kann sich gerade noch eine chemische Reinigung für den Bläser leisten. Und ein bisschen Spray auf die paar Härchen. Impotente Quatschköpfe. Ihr bringt es doch nur mit kichernden kleinen Mädchen. Glaubt gar nicht, ich kenne euch Typen nicht. Habt ihr ganz einfach Angst vor Menschen. Wollt nichts mit anderen zu tun haben. Verkriechen sich lieber, fressen sich selbst auf, verschanzen sich hinter aufgefressenen Gesichtern und verschlossenen Türen. Die Stadt ist voll von solchen Betonköpfen, wie ihr seid. In Autos und Bussen, auf Straßen und Bürgersteigen, überall. Diese aufgeblasenen, selbstsüchtigen, zerstreuten Menschen mit Stop Go in den Augen. Aber die funkeln vor Angst, die Augen. Die flimmern und glitzern vor Angst. Stop Go, Stop Go. Warum steht da nicht mal Komm in den Augen? Aber er war anders. Er war wirklich anders. Ein freier, stolzer Mensch. Und er hat mich um meinetwillen geliebt. Er hat weder das Unmögliche noch das Untragbare von mir verlangt. Er hat mich so genommen, wie ich bin, und mich trotz allem geliebt. Begriff? begreift ihr denn nicht, dass ihr mich lieben sollt? Egal wie ich bin und egal was ich tue. Er hat es verstanden. Er war ein Teil von mir. Voller Liebe. Einsichtsvoll. Verständnisvoll. Ein richtiger Mensch. Wisst ihr überhaupt, was das heißt, ein Mensch zu sein, ihr Buschmänner? Aber er war so. Wer weiß, vielleicht als einziger Mensch auf der Welt. Die Liebe ist alles, der einzig gangbare Weg. Das hat er immer gesagt. Und jetzt ist er weg, nur weil ich eine Tasse Kaffee über seinen Schreibtisch gekippt habe. Zu nachtschlafender Zeit. Ihr habt ihn mir weggenommen. Ihr habt dafür gesorgt, dass ich gefeuert worden bin und keine Arbeit mehr habe. Aber dann hört doch wenigstens auf, mich so anzustarren, wenn wir uns auf der Treppe begegnen. Wer weiß, ob du davon nicht so gar nicht. Dunkel. Ihr seid dunkel. Ich will euch nicht sehen. Ich will überhaupt niemand sehen. Und zwar muss bei ihr immer alles ausmachen. Sie kann doch nicht wie andere Menschen auch. Und wie sie will. Na, die ein Mauerer, sag ich. Wie lange du ein Mensch. Wand. Nicht? Und die steigt langsam hoch und trifft auf die Decke. Das ist ja nichts Besonderes. Wenn quer rüber über die Decke, die ist das einzige Helle in diesem dunklen Zimmer. Nicht so schnell jetzt. Und dann die andere Wand runter. Und dann der Fußboden, der fließt unter mir zusammen, starr und unerbittlich, grinnt. Manchmal wache ich auf mit so einem fahlen Licht hinter den Augenlidern. Und dann wieder, dann ist so viel Dunkelheit um einen herum, dass man kaum noch was erkennen kann hier. Hallo? Jemand zu Haus? Bist du noch da? Nein, nicht wieder Licht machen. Ich hab gleich Licht angemacht. Wär's dir lieber, ich mach's wieder aus. Na, lass mal, nun ist es passiert. Ist ja auch nicht, so im Stockfinstern rumsitzen. Fördert nicht gerade die gute Laune. Oh, mein Kopf. Ich habe ein Gefühl, als wäre ich durch Gehirnwände gegangen. So rissig wie Glas von Kirchenfenstern. Und in Gegenden gewesen, die keiner kennt. Geht dir ziemlich schlecht, wie? Mir? Nein, ist nur der Kopf. Lange nicht gesehen, was? Wie man's nimmt. War ja nicht gerade besonders gelungen, was er da gemacht hat. Wer? Er. An der Ecke unten habe ich ihn abgeschüttelt. Keine Idee, wovon du redest. Das von vorhin. Alles muss was sein, was ich total vergessen habe. Oder vielleicht habe ich was geträumt. Ich träume so viele komische Sachen. Egal. War trotzdem ein merkwürdiges Benehmen. Kann sein. Die Leute sind merkwürdig. Du bist nicht sauer? Bestimmt nicht. Nicht mehr als sonst, denke ich. Aber ich kann mich ehrlich nicht dran erinnern. Ich habe so ein Gefühl, als wäre ich eingebrochen durch eine ganz dünne Schicht Eis in meinem Gehirn. Setz dich doch hin. Da steht doch ein Stuhl. Lange nicht gesehen, du. Ich kenne das. Was? Wie das ist, wenn es einem beschissen geht. Ja? Damals, weißt du, wie ich in die Schule ging, ist ja schon eine Weile her, ja. Zwei Jungs waren wir. Uns haben die immer fertig gemacht, weil wir bessere Zeugnisse hatten als die anderen. Weißt du, wie das ist, wenn du dich ein bisschen anstrengst, ein bisschen guten Eindruck machen willst und was werden? Dann kommen die gleich an, mit Speichellecker und Lehrers Liebling und so. Die haben uns einfach nicht in Ruhe gelassen. Nicht leicht, sowas. Wir haben uns dann immer abgesondert. Auch auf dem Schulhof. Er hat sich so viel komische Sachen ausgedacht. Dass wir dicht hintereinander gehen sollten, zum Beispiel. Der eine hinter dem anderen. Und der Hintermann sollte den Vordermann um den Bauch fassen. Also wie ein Tandem ungefähr, nicht? Ja, und wir gingen dann so dicht hintereinander. Hat wohl ganz schön viele Einfälle gehabt, dein Freund. Hat er. Wir gingen also auf dem Schulhof rum und wechselten uns ab mit dem Vorn gehen und hinten gehen. Und wenn ich dran war mit dem Vorn gehen, dann war er immer so am Flüstern. Hat mir die seltsamsten Sachen zugeflüstert. Das wurde zu einer richtigen Besessenheit, sagen wir mal. Nach und nach habe ich das dann ja auch gelernt. Und wir gingen also dann so rum und sagten uns merkwürdige Dinge. Und die anderen, die riefen uns Sachen nach, an die möchte ich einfach nicht mehr denken. Ist natürlich schwer, das zu vermeiden. An sowas erinnert man sich ja sein ganzes Leben lang. Ich weiche solchen Sachen immer aus. Ist so leicht in Wirklichkeit, den Kopf nach und nach immer kleiner werden zu lassen. Kommt ganz von selbst, weißt du? Was habt ihr euch denn für Sachen gesagt damals? Naja, es ging da um ein Mädchen aus der höheren Klasse. Die war so älter, sehr hübsch übrigens, lange Zöpfe und so weiter, wie man damals so rumlief. Sie war mehrere Klassen über uns. Ja, ich glaube, ich erinnere mich. Wir stellten uns also vor, sie hätte uns in ihre Wohnung bestellt, um uns zu bestrafen. Weißt du, wir hatten immer einiges auf dem Kerbholz. Man macht ja so viel in dem Alter. Ich weiß gar nicht mehr, worum es eigentlich ging. Wird wohl alles Mögliche gewesen sein. Wo war ich stehen geblieben? Bei der Strafe. Ja, die Bestrafung. Wir stellten uns also vor, wir müssten uns ganz ausziehen. Zuerst dachten wir nur an die Hosen, aber später kamen wir drauf, dass es besser war, alles auszuziehen. Wir würden also ohne was an um sie herumspringen und sie würde uns ab und zu welche auf den Hintern geben oder sonst wohin, mit dem Rohrstock oder dem Ledergürtel oder was weiß ich. Nicht besonders stark, aber trotzdem so, dass man was merken konnte. Das war sehr aufregend, war das ehrlich. Ich meine, an sowas zu denken und sich das vorzustellen in dieser merkwürdigen Art, die wir damals hatten. In Wirklichkeit wurde natürlich nie was draus. Warum erzählst du mir das eigentlich? Ja, ich weiß auch nicht. Ich meine nur, du willst vielleicht wissen, was so in einem vorgeht. Dass es auch nicht immer leicht ist, ein Mann zu sein, also ist ja nicht gerade eine Sache, wo man so ohne weiteres, selbst wenn man meint, es gibt eine ganze Menge, die sowas machen, kann ich dir sagen. Ich lass mich scheiden. Aha. Und was hat denn das mit mir zu tun? Ja, ich dachte nur, weißt du, wie ich dich da gesehen habe, wie du es dem gegeben hast, mit deinem Waschbecken vorhin. Und wir haben ja immer viel füreinander übrig gehabt, sind alte Freunde sozusagen und all sowas. Ich hab dich noch nie leiden können. Aber du hast doch gesagt, du liebst mich. Du hast mir gesagt, du liebst mich. Du hättest noch nie einen anderen so geliebt wie mich. Ich konnte dich noch nie ausstehen. Wenn das wirklich der Fall ist, dann hätte ich dir diese Geschichte niemals erzählt. Das soll also heißen, du hältst es nicht für möglich, dass wir zwei zusammenkommen. Zwei Menschen mit ihren kleinen Eigenheiten, die sich so viel zu geben haben und... Ich hab dich schon immer für einen Namen gehalten. Aber jetzt, wo du mich besser... Selbstsüchtig, kriecherisch und unangenehm. Jetzt, wo du weißt, wie ich wirklich... Blöd im Kopf und wild auf dem kaputten Hintern. Nee, du, so läuft das nicht. Macht sich also nicht bezahlt, ehrlich zu sein. Das ist nun der Dank. Kannst du mir mal sagen, was das alles soll? Was für Perspektiven. Was für ein Leben. Ich bin ja bereit, bei dir einzuziehen. Es geht nur darum, ehrlich voreinander zu sein. Solidarität zu zeigen. Kein Theater zu spielen, sondern die Dinge beim Namen zu nennen. Sich mit seiner eigenen Rolle auseinanderzusetzen. Die Gewohnheiten zu ändern, kreativ zu sein. Na? Wach? Und bei Kerzenlicht? Ergreifende Szene. Traute Nachtschwärmerei. Tugendhaftes Tête-à-tête. Die Farben in dunklen Tönen gehalten. Ein bisschen Umbra, ein bisschen Ocker. Da hätten wir also wieder dein Prachtstück von Mann. Der da, der ist nicht mein Mann. Ach ja. Allvergänglichkeit des Lebens. In einem Augenblick zu den Gipfeln erhoben, vergoldet von der aufgehenden Sonne und der Gunst der Frauen. Im nächsten schon allein im Dreck, seine schorfigen Beine mit einem Topfscherben kratzt. So eine qualmige Sprache, die lieb ich ganz besonders. Der ist doch nur ein Kerl, der mal gegenüber im Lager gearbeitet hat. Ich kann mir überhaupt nicht denken, was der hier will. Vor allem nicht da auf dem Fußboden. Darf ich mit dem Dichter sprechen? Der ist nicht da. Still, still. Er ist nicht tot, er schläft nicht, er ist vom Traum des Lebens erwacht. Wunderbare Worte an einem Abend wie diesem. Was fällt denn dir ein, da rumzulegen? Und zwei Liebende, um ihre einzige Möglichkeit zu bringen, ein bisschen zusammen zu sein. Liebende? Ja, Liebende. Hast du keine Augen im Kopf? Hast du wirklich nicht gewusst, dass wir uns lieben? Nee. Ehrlich, du, das ist wirklich neu für mich. Das kommt wirklich überraschend. Es wird noch eine Menge Überraschungen geben im Lauf der Zeit. Wirklich? Ich meine, liebt ihr euch wirklich? Da hat er den Nagel auf den Kopf getroffen. Falls er überhaupt einen Nagel und einen Kopf hat. Also Spaß beiseite jetzt mal. Ich brauche jetzt mal Zeit zum Nachdenken. Da gibt's nichts nachzudenken. Mach, dass du rauskommst, leise Treter. Leise Treter? Das sagt mir einer, der sich unten auf der Straße unter fadenscheinigen Gründen von mir wegschleicht, nur um hierher zu sausen und die Alte anzumachen mit seinem ich weiß nicht was. Aber okay, ja, okay. Wer hier Radau machen will. Wir können gleich an Ort und Stelle ein paar Gelangen kriegen. Ich würde mich ja in Acht nehmen. Wehrlose Frauen und Kinder zu Boden zu schlagen, das ist eine Sache. Ein Kampf Mann gegen Mann wäre das schon was anderes. Ja, komm doch, komm her, los, komm! Setzt euch, beide. Setzt euch schon hin. Weit, weit weg, auf den grünen Wassern des Orinoco, rudert Maria Dolores Lopez. Wunderschön wie eine Göttin, mit birnenförmigen Brüsten, die sich gegen den straff gespannten Hemdenstoff pressen. Ein bezwingendes Leuchten in den klugen Blauaugen. Maria Dolores Lopez, selbst ein wildes, ungestümes Gewächs des großen Regenwaldes, hat die Schönheit seltener Orchideen. Betörend, verlockend, geheimnisvoll, unergründlich. Feuer ist ihre Seele, Feuer ist ihr Sex. Maria Dolores Lopez, von deren kleinen, knisternden Funken das Salz abspringt. Mit an Bord sind zwei Männer. Der eine, ein schöner Halbblut-Indianer, der Mestize Juan, kann die Geräusche des Regenwaldes nachahmen und öffnet von Zeit zu Zeit den Mund, um zu schreien wie ein seltsamer Vogel. Schrieg, schrieg, schrieg, schrieg, schrieg. Sie hörten Das Becken, Hörspiel von Ole Henrik Kock, aus dem Dänischen von Margarete Jehn. Die Personen und ihre Sprecher waren Ada, Angela Winkler, Bino, Simon Rühack, Krass, Wolfgang Schenk. Ferner wirkten mit Maria Majewski, Wolfgang Reinsch, Margarete Saalbach, Willi Schneider, Hans-Edgar Stecher und Heidi Vogel. Ton Udo Schuster. Schnitt Anne Anderer und Christiane Köhler. Aufnahmeleitung Johannes Hertel. Regie Bernd Lau. Sie hörten eine Produktion des Südwestfunks aus dem Jahre 1986.